Keine Zeit, musst du schnell geschwind. Keine Zeit, das Rennen steht heim auf dich. Kinder, Kinder, rennen nach der Schule zum Big Mac. McDonald's. Essen der ist rund. McDonald's. Enkel rund. McDonald's. Hält eine Stunde an, da fängt der Hunger wieder an. Milchshake, Boogie-Menü und vieles mehr. Versetz dich in die Fastfood-Zeit sehr. Etwas Ketchup, Mayo noch fett im Magen. Was ist bloß los? Ich spür ihn nicht mehr. Auf dem OP, im Krankenhaus. Der Arzt schneidet mir den Bauch schnell auf. Aber was sieht er da? Kleine Pommes, großer Big Mac. Der kotzt 2 Stunden, die Schwester bringt ihn weg. McDonald's! Esslich rund! McDonald's! Esslich rund! McDonald's!